Hallo, ich heiße Heinrich Trösenreuter und bin Initiator der Straßen-Sheriff-App. Als begeisterter Alltagsradler sehe ich tagtäglich viele zugeparkte Rad- und Fußwege. Von Autofahrern, die glauben, dass ein Radweg nichts anderes ist als kilometerlanger, kostenloser Parkstreifen. Oder Gehwegecken, die zugeparkt sind, sodass Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen einfach nicht mehr rüberkommen. Manchmal gedankenlos, oft aber einfach, weil es keine Konsequenzen hat. Ja, dieses Problem von zugeparkten Radwegen, das kennt ihr sicher alle, das kenne ich auch. Und bislang habe ich meistens lauthals geschimpft, diverse Flüche ausgestoßen oder auch dem lieben Autofahrer mal auf die Motorhaube oder ans Fenster geklopft und den Mittelfinger, den Stinkepeer, echt, sowas machst du? Gezeigt. Sowas tue ich und nehme da billigend in Kauf, dass ich eine Anzeige bekomme. Aber der Mann, den wir eben gehört haben, Heinrich Strössenreuter heißt der, der ist Initiator einer App, Straßensheriff nennt sie sich. Und dieser Heinrich Strössenreuter will, dass ich mit der App Falschparker im Internet an den Pranger stelle. Oder habe ich das etwa falsch verstanden? Martina Schulte. Ja, das hast du, glaube ich, schon ganz richtig verstanden, Herr Schottner. Also diese clevere App, Zitat ist das, die soll helfen, pfiffige Wege zu beschreiten, gemeinsam für mehr Mitdenken und ein rücksichtsvolleres Verhalten gegenüber den verletzlichsten Verkehrsteilnehmern zu sorgen. Und wie das gehen soll, das verraten uns Heinrich Strössenreuter und seine Mitstreiter in einem dynamisch schmissigen Werbevideo. Wir haben ja schon einen kleinen Auszug gehört, aber weil es so schön ist, haben wir noch mal einen zweiten Teil. Wir stellen ein Werkzeug bereit, das beim Lernen hilft. Das autofahrerfreundlich erinnert, das dazu beiträgt, auch ihr Verhalten zu überdenken. Notfalls über den Weg einer Amtszeige, denn nur das Amt kennt Fahrer und Halter. Das ist unsere App. Die Straßensheriff-App ist kostenlos. Sie ist ein Angebot. Sie soll greifen, wenn der Dialog miteinander versagt. Sie schießt das Beweisfoto und schreibt mit GPS und Zeitdaten die Anzeige. Mit dem eigenen Absender mailt sie das PDF ans Ordnungsamt. Ja, also das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, mit einem Klick auf die App werden halt sozusagen das Foto des Falschparkers und die GPS-Daten zu einer Anzeige zusammengeführt. Und das Ganze geht dann zusammen mit den eigenen Daten an das Amt oder die Polizei. So zumindest erklären uns das die Entwickler auf ihrer Seite bei Startnext, das ist so eine Crowdfunding-Plattform im Netz. Wo man Geld geben kann, damit dieses Projekt auch tatsächlich realisiert wird. Jetzt heißt das ganze Ding Straßensheriff, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Sollen wir alle zu Hilfs-Sheriffs gemacht werden, sprich zu den Schlimmsten im Land, also zum Denunziant? Oder kann diese App noch irgendwas anderes als nur Leute denunzieren? Also man kann mit der App auch Orte markieren, wo Rad- und Gehwege durch Autofahrer versperrt sind. Man kann andere Radfahrer vor diesen Stellen warnen. Das ist zumindest der Plan. Und was jetzt das Anzeigen angeht, da sieht die App durchaus gewisse Eskalationsstufen vor. Also in einer ersten Stufe soll der Falschparker erstmal auf das Vergehen hingewiesen werden. Nicht so, wie du das machst, Dominik, sondern mit einer freundlichen Nachricht. Wie soll das gehen? Das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Keine Ahnung, wie man jetzt dem Auto die Nachricht schreiben soll, aber jedenfalls als härteste Maßnahme kann man dann eben mit dieser App auf die beschriebene Art und Weise Anzeige erstatten. Und Strössenreuter schreibt hier bei Startnext, manchen notorischen Falschparkern komme man halt nicht anders bei, aber er appelliert auch an das menschliche Miteinander. Eine Anzeige sollte nämlich nur die Ultima Ratio sein. Vorher sollte man mit der App zunächst mal versuchen, Nachrichten auszutauschen. Und auch sonst will Straßensheriff also eben nicht nur denunzieren, sondern Autofahrern auch was Gutes tun. Radfahrer können zum Beispiel, Zitat, eine Nachricht über brennendes Licht oder ein offenes Dach kurz vor dem Gewitter zukommen lassen. Das ist sehr freundlich, wenn man jetzt noch klären würde, wie die SMS vom Handy in das auf Fahrzeuginnere kommen soll. Klingt ein bisschen gaga, ehrlich gesagt. Aber gibt es denn Reaktionen auf dieses Projekt? Die App gibt es ja noch nicht, die gibt es erst nächstes Jahr. So denn das Projekt verwirklicht wird? Aber was sagt das Netz? Also ich habe mir mal angeschaut, das Radfahrerblog Velophil, das ist bei Zeit Online und da schreibt Andrea Reidel, diese App-Entwickler hätten mit ihrem Anliegen, die Radwege von Falschparkern zu säubern, grundsätzlich recht. Sie ärgere sich seit mehr als 20 Jahren über Falschparker auf Radwegen, aber sie fragt, brauchen wir die Straßen-Sheriff-App wirklich? Die schreibt hier, wenn Radfahrer sie haben wollen, Autofahrer sie bestimmt auch. Vielleicht schließlich gibt es genügend Pkw-Fahrer, die sich über Radler aufregen, weil sie rote Ampeln missachten. Bei mich erinnert Straßen-Sheriff an eine digitale Form von Bürgerwehren und selbsternannter Nachbarschaftswächter. Können wir dann demnächst auch für jeden angezeigten Autofahrer ein Gefällt mir vergeben? Sie sagt hier, das ist nicht modern, das ist Mittelalter. Tja, aber manche Menschen leben halt auch gerne gedanklich im Mittelalter. Gibt es denn auch... Also wenn man in die Kommentarspalten da drunter guckt, da gibt es dann schon den einen oder anderen, der das echt so richtig super findet. Ja. Aber bei Twitter und auch ja das Gros der Kommentare in den Kommentarspalten sieht da schon wirklich eher diese Pranger-Funktion und findet das ziemlich problematisch, diese App. Und Jürgen Kroder, der schreibt bei Basic Thinking, ihn würde mal interessieren, wie die Straßensheriffs ihre Idee eigentlich mit dem deutschen Datenschutz vereinbaren wollen. Er schreibt hier, Zitat, woher kennt die App die Daten des Fahrzeugshalters, wenn ich ihm nur eine Message als freundlichen Hinweis schicken will? Eine Frage, die du mich auch schon gefragt hast. Das schreibt er hier, müssen die Berliner noch klären. Ich glaube, es ist sowieso mehr als unsicher, ob die App jemals existieren wird, denn aktuell sucht dieses Startup auf der Crowdfunding-Plattform Startnext eben auch noch nach Unterstützern. Ja, du sagst, das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Wie sieht es denn momentan aus? Was ist der aktuelle Stand? Also es sollen erstmal 33.000 Euro gesammelt werden für die Basisversion. 59. Das muss man in Relation setzen. Das ist recht viel für so ein kleines Projektchen. Ne? Naja, das Problem ist, glaube ich, schon, wenn du es auf alle Telefone, also rechtliche Fragen müssen ja auch noch geklärt werden, dann natürlich noch technische Fragen. Wie soll das überhaupt an das Auto geschickt werden? Naja, jedenfalls 59.000 Euro ist das große Endziel. Die Aktion läuft bis Mitte November und derzeit gibt es 21 Supporter, die knapp über 1.100 Euro gespendet haben. 120 Fans, bei Facebook 268 Fans, das ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht so der Hammer. Ich glaube, das wird schwierig. Die Aktion läuft noch 41 Tage. Aber wenn ihr da draußen jetzt irgendwie richtig Bock habt, irgendwie Unterstützer zu werden, es gibt natürlich hier tolle Sachen. Ich habe hier mal die Seite aufgerufen bei Startnext. Wenn man das unterstützt, bekommt man zum Beispiel für 5 Euro ein Dankeschön und eine Namensnennung. Im Moment, das Dankeschön sieht so aus. Aus ewigem Dank werden wir dich und alle anderen Unterstützer namentlich auf unserer Webseite nennen. Yeah. Juhu, ist auch noch so ein Datenschutzproblem vielleicht. Ja, und für 250 Euro gibt es eine exklusive Radtour mit dem Straßensheriff-Initiator durch Berlin inklusive Shampoos und Häppchen. Das freut dich ganz besonders. Das war mir klar. Aber man muss schon sagen, das Thema ist natürlich schon nicht ganz unwichtig, aber die Herangehensweise ist so ein bisschen fragwürdig hinter Straßensheriff. Eine App, die Martina Schulte uns in der Webschau vorgestellt hat. Alle Links dazu findet ihr natürlich wie immer auf deradiowissen.de.